uns überschätzt. Gehofft, dass aus den Differenzen Liebe wächst. Doch ich weiß nicht, ob das reicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Oh, es kommt, wie's kommen muss. Doch wenn es sein muss, kämpf ich bis zum Schluss. Du musst bis zum Schluss kämpfen, Kind. Du bist meine kleine Prinzessin, siehst du das Kind? Scheißegal, was hier los ist. Arm und reich, junge Mann, wir müssen dir am helfen, Mann. Wir spenden jedes Mal Gelder auf Ingenieuten. Irgendwelches Land, scheißegal, Mann. Wir müssen alles tun und kämpfen, wie es geht. Scheißegal, fette Weitungsopfer, scheißegal, wem was geht. Weißt du was, Mädchen, keiner schlägt mein kleines Baby. Du bist mein Mädchen, keiner schlägt mein Mädchen. Scheißegal, Mann, ich hasse Eltern, die ihre Kinder umbringen. Und das ist hier mein deutscher Staat, verdammt. Ich hasse Leute, die krumm große Fresse haben. Ich hasse diese Leute, die kleine Kinder schlagen. Ich hasse diese Leute, die nichts haben und die nicht arbeiten gehen in meinem deutschen Staat. Haben wir uns überschätzt? Gehofft, dass aus den Differenzen Liebe wächst. Ich weiß nicht, ob das reicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Oh, es kommt, wie es kommen muss. Doch wenn es sein muss, kämpf ich bis zum Schluss. Ja, egal welchem Land, wir spenden jedem Geld einfach, Mann. Tolerieren jegliche Gewalt, dann wundern sich die. Politiker ist ein Deutscher, jeden Tag die Faust wieder bald. So kann es einfach nicht mehr lange weitergehen. Wir müssen aufstehen und jetzt mal wieder aufrecht durch unser Land einfach mal wieder gehen. Ich sehe immer mehr Frauen Schläger und Kindervergewaltiger. Warum werden sie freigelassen? Es sind immer Wiederholungstäter. Dieses Land, es ist geprägt mal wieder von dem Leid. Wir haben sie nicht mehr lange, die Rede ist jetzt von der Zeit. Zusammenhalten und es umwandeln. Ab sofort soll jeder Deutsche einfach mal wieder handeln. Nur so können wir es verwandeln, dass die Kriminalität aufhört und der Staat einfach mal wieder strenger durchgreift. Wir müssen einfach nur handeln, dann kommt alles mit der Zeit. Lass uns aufstehen jetzt und kämpfen gegen das Leid. Es ist jetzt unsere Zeit. Vielleicht haben wir uns überschätzt. Gehofft, dass aus den Differenzen Liebe wächst. Doch ich weiß nicht, ob das reicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Wir haben keine Zeit mehr, wir müssen schnell handeln. Wir müssen so schnell handeln, ohne handeln. Siehst du das, scheiß auf diese Drogendealer. Die Junge wegsperren, Junge, Arsch gefickt werden, hä? Scheiß auf Knastleute, die große Fresse haben. Aber ein Kindervergewaltiger, Junge, das gibt's Schellen, Mann. Klaust du Geld, gehst du lebenslänglich. Tötest du ein Kind, gehst du 10 Jahre weg und das war's, Morning Cake. Scheißegal, was die Politiker hier sagen. Meine Stimme, Junge, ich hab hier das Sagen. Ich hab hier das Sagen, wenn mein Staat und kein Bundeskanzlerin, sondern ich, Junge, ich fick auf diesen Staat. Das ist kein Respekt für euch, ihr gebt keinen Respekt für kleine Kinder, die tot in der Ecke liegen, Mann. Mann, glaubt mir, wenn einer meine Tochter anfassen würde, Junge, Mann, dann krieg ich von ein paar Chain, Mann. Vielleicht haben wir uns überschätzt. Gehofft, dass aus den Differenzen Liebe wächst. Doch ich weiß nicht, ob das reicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Uns fehlen die Worte über den deutschen Staat. Immer mehr siehst du sie wachsen, die Rede ist von der Gewalt. Auf deutschen Straßen tust du vergebens den Rückhalt. Ja, denkt ihr heute nur noch an sich selbst? Sag mir, wie lange dieses deutsche System sich jetzt noch hält. Drogendealer, Vergewaltiger, ja und auch Frauenschläger. Sie werden freigelassen, dabei sind sie Wiederholungstäter. Wir zwei lassen uns niemals unterkriegen und halten zusammen. Denn so schaffst du es heute noch in dem Deutschland. Ja, bist du allein gelassen? Schließ dich uns jetzt an. Bleibst du allein, kannst du dir sicher sein, du brichst zusammen. Geh mit uns auf die Straße und heb jetzt die Hand. Sei wie wir und kämpfe gegen jetzige Gewalt. Nur noch zusammen für den damaligen Zusammenhalt. Ja, wie damals halten wir jetzt zusammen. Ja, ich heb meine Hand. Vielleicht haben wir uns überschätzt. Gehofft, dass aus den Differenzen Liebe wächst. Doch ich weiß nicht, ob das reicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Kämpf ich bis zum Schluss. Ich kämpfe bis zum Schluss, bis ich nicht mehr abnehmen kann. Ich kämpfe bis zum Schluss, ich kämpfe, um meinen Beweis zu beweisen. Ist ja das, mein Freund, Junge, ich tue alles, um das so zu beweisen. Ich kämpfe so lange, bis mein Herz nicht mehr schlägt. Ich kämpfe so lange, dass jeder auf meine Knie steht. Ich kämpfe so lange, bis ich nicht mehr kann. Lieber Gott, vergib mir auf diesen Zeilen 23. Haben wir uns überschätzt? Gehofft, dass aus den Differenzen Liebe wächst. Doch ich weiß nicht, ob das reicht, wie viel Zeit uns noch bleibt.